Our topic for tonight is on the Arab states and prophecy. Das Thema für heute Abend ist ja die arabischen Staaten in der Prophetie. And we shall deal with this in three different categories. Und wir werden das behandeln in drei verschiedenen Kategorien. We'll begin, if you have the outline, with the root of the conflict involving Ishmael and Esau. Und wir beginnen mit der Wurzel des Konfliktes. Und das betrifft eben die beiden Personen Ismael und Esau. Then secondly, we'll deal with the continuation of history and the perpetual hatred of the Arab people towards the Jewish people. Und dann sehen wir im zweiten Punkt, wie die Geschichte weiter verläuft und wie sich der beständige Hass der Araber gegenüber den Juden entwickelt. Then thirdly, we'll deal with the future of these individual Arab states. Und drittens schauen wir uns dann die Zukunft dieser arabischen Staaten an. What happens to different Arab nations will not be the same. Und wir sehen, dass diese arabischen Staaten, dass sie ganz unterschiedlich betrachtet werden und ihr Schicksal ganz unterschiedlich aussieht. So we'll have to deal with them individually, as the Bible portrays different things about these individual states. Also wir müssen jeden Staat oder jedes Land einzeln betrachten, weil sie auch in der Bibel einzeln behandelt werden, eigenständig. So we begin now with the root of the conflict. Wir schauen uns also, wie gesagt, jetzt die Wurzel dieses Konfliktes an. Let's turn to Genesis chapter 12 or 1 Moses chapter 12. Und wir schlagen dazu 1. Mose Kapitel 12 auf. 1. Mose 12. Yeah, we'll look at verses 10 through 20 and we entitle this as Abraham's Folly. Und wir schauen uns eben jetzt die Verse 10 bis 20 an. Und da sehen wir, ja, das können wir bezeichnen als das Versagen Abrahams. Read those verses. Und wir lesen die gesamten 10 Verse. Es entstand aber eine Hungersnot im Land, da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, da sagte er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist deine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwillen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharaos sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao, und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und sie bekamen Schafe und Rinder und Esel, und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Und der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte: Was hast du mir angetan? Warum willst du mir, hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männern, diese begleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Now chapter 12 verses 1, 2 and 3 begins with the calling of God to Abram. Wenn wir uns das Kapitel 12 anschauen, finden wir ja in den ersten drei Versen die Berufung Abrahams. And God makes a covenant with Abram. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham. And he now calls Abram to leave the country from which he was then living. Und er beruft Abraham, das Land, in dem er bis jetzt gelebt hat, zu verlassen. And just keep on walking until he arrives to the place God wants him to arrive. Und er sollte weiterziehen, bis er den Ort erreicht, wo Gott ihn hinführen wollte. And as he travels, in verse 7, he finally enters the land of Canaan. Und während er dort auf der Reise ist, betritt er schließlich das Land Kanaan. And now God tells him that it is to him and the seed that God will provide what we call the promised land. Und zu diesem Zeitpunkt offenbart Gott ihm, dass dies das Land ist, was er ihm und seinen Nachkommen geben wird, was wir heute als das verheißene Land bezeichnen. How long he stayed in the land of Canaan, we're not told. Wie lange er im Land Kanaan blieb, wissen wir nicht. But a severe famine hit the country where Abram was now living. Aber es kam eine schwere Dürre über das Land, in dem Abraham nun lebte. There was a lack of food in Canaan, but there was an abundance of food in the land of Egypt. Und dann gab es eben Nahrungsmangel in Kanaan, aber in Ägypten gab es ausreichend Nahrung. And so Abram now chooses to leave the land of Canaan and travel to Egypt to receive a portion of the food that Egypt was in abundance with. Und Abraham entscheidet sich nun, das Land Kanaan zu verlassen, nach Ägypten zu ziehen, um dort einen Anteil an diesem Nahrungsüberfluss zu bekommen. At this point, Abram's faith did not develop. They could trust God to provide for him in any situation. Und der Glaube Abrahams war noch nicht so tief geworden, dass er wirklich bereit war, Gott in allen Lebenslagen zu vertrauen. And here is where he commits a problem of folly. Und hier begeht er eben diese Unweisheit, können wir das nennen. He now travels to Egypt. Er reist nach Ägypten, zieht nach Ägypten. But as he traveled to Egypt, he learned about the moral issues of the Egyptian population. Und während er dort auf dem Weg nach Ägypten ist, lernt er etwas über die moralische Situation oder wie die Ägypter sich moralisch verhielten. But the Egyptians were a Hamitic people. Hamitic from Ham. Also die Ägypter stammten von Ham ab. And as a result, he realized that they had a moral standard, but it was not totally perfect. Und er wusste, dass sie einen moralischen Maßstab zwar besaßen, aber der war nicht vollkommen. For example, if the people of Egypt saw a woman that is very beautiful. Also als Beispiel, wenn die Ägypter eine Frau sahen, die sehr schön war. The last thing they want to do is commit adultery with this woman. Dann wollten sie keinen Ehebruch begehen mit dieser Frau. So one action they would take is murder the husband. Und dann war die Vorgehensweise manchmal so, dass man den Ehemann umbrachte. And there's no moral problem with the marrying a widow that was no longer married to her husband. Und es war kein Problem, eine Witwe zu heiraten, die keinen Ehemann mehr hatte. And what he was afraid of, did it indeed occur? Und wovor er Angst hatte, was er befürchtete, das trat dann eben auch ein. He told Sarai to pass herself only as Abram's sister, not his wife. Und er hat dann Sarai, seine Frau, als seine Schwester vorgestellt, nicht als seine Frau. It was partially true. Das stimmte natürlich zum Teil. In that Sarai was Abram's half-sister. Denn Sarai war Abrams Halbschwester. But she was also his wife, and that is the fact that they tried to hide. Aber sie war auch seine Ehefrau, und diese Tatsache versuchten sie zu verbergen. So she was to pass herself only as Abram's sister, but not Abram's wife. Also sie hat sich dann nur als Abrams Schwester ausgegeben, aber nicht als seine Ehefrau. And what he was afraid of did indeed occur. Und dann trat eben genau das ein, was er befürchtet hatte. Sarai was a very beautiful woman. Sarai war eine sehr schöne Frau. And the words of her beauty was passed on to Pharaoh. Und der Ruf ihrer Schönheit wurde dann vor den Pharao getragen. So in verse 15, she was taken into the house of Pharaoh. Und in Vers 15 wird sie dann in das Haus des Pharaos gebracht. Normally, the wedding event would be paid to the father. Normalerweise wird der Brautpreis an den Vater der Braut gezahlt. But the father of both Abram and Sarai was already passed away. Aber der Vater von Abraham und Sarai war ja schon verstorben. So the brother becomes the one in charge of the sister. Und der Bruder ist jetzt derjenige, der die Obhut über die Schwester hat. And that's why he dealt well with Abram with a high cost for the taking of his so-called sister only. Und deswegen tat der Pharao Abraham wohl oder handelte gut an Abraham, weil er diese Rolle übernommen hat und dass er der Brautvater war oder als Bruder eben den Brautpreis auch erhielt. Abraham was already rich, but all these gifts made him even more wealthy. Und Abraham war ja schon wohlhabend, aber durch diese Geschenke wurde er noch reicher. There's one phrase here that sets the stage for the Arab-Israeli wars. Und hier ist eine Aussage, finden wir hier, die quasi ja als Vorbereitung zu sehen ist für den Konflikt zwischen den Arabern und den Israelis. Because among the gifts given to Abram was a number of maid servants. Und nämlich zu den Geschenken, die Abraham gemacht wurden, gehörten auch einige Mägde, die ihm gegeben wurden. And these came from naturally from Egyptian maid servants. Und das waren also ägyptische Mägde, die ihm dort gegeben wurden. And so he became even wealthier than he already was. Also wurde noch reicher, als er ohnehin schon war. But the settings that it was set the stage for some problems that will come up in later chapters of the book of Genesis. Aber das setzt hier sozusagen ist die Vorbereitung für Probleme, die sich in den späteren Kapiteln von 1. Mose entwickeln. Eventually the subterfuge was discovered. Und schließlich kommt die Wahrheit ans Tageslicht. And Pharaoh therefore condemned Abram for not giving him the full truth. Und der Pharao verurteilt Abraham dafür, dass er ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. He returned Sarai to Abram. Und er gibt Sarai Abraham zurück. And therefore but he did not take all of the wealth that he gave to Abram previously. He did not take away the wealth. Er hat dann die Gaben, die er ihm vorher gegeben hat, nicht wieder zurückgenommen. He then expelled Abram, his wife, and his whole household to return to the land of Canaan. Und dann wurde Abraham und sein gesamter Haushalt, seine gesamte Habe, alles, was mit ihm dort war, verbannt und zurück nach Kanaan geschickt. But that is the stage for something coming up now in chapter 16. Und das ist quasi die Vorbereitung für das, was wir dann in Kapitel 16 sehen. And in verses 1 through 6 we now have Sarah's folly. Und wir sehen hier also die Torheit Sarahs in den Versen 1 bis 6. Now what she was offering to Abram was within the laws of that day. Was sie Abraham anbot, war sehr wohl üblich oder Gepflogenheit oder gesetzmäßig in der damaligen Zeit. Between chapter 12 and chapter 16, 10 years have passed. Und zwischen Kapitel 12 und 16 sind 10 Jahre vergangen. And the rules of that day is that if a wife did not produce a child in the first 10 years of marriage, then he must produce a wife through one of her handmaids. Und es war damals so üblich, dass wenn eine Frau innerhalb der ersten 10 Jahre einer Ehe keine Kinder gebären konnte, war es üblich, dass die Kinder durch die Magd der Frau geboren werden durften. So we'll see what's happening as we read verses 1 through 6. Und wir sehen also, was geschieht, wenn wir die ersten 6 Verse lesen. 1. Mose 16 ab Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und ihr und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. In these first six verses we see the problem with Sarah's folly. Wir sehen also in den ersten Versen, dass das ja die Torheit, die begangen wurde, bei Sarai lag. Sarah now feels she needs to fulfill the rules of that day. Und Sarai meinte dann, sich eben an die Gepflogenheiten der damaligen Zeit halten zu müssen. Because living 10 years in the land of Canaan, no child has been produced. Denn sie lebten 10 Jahre im Land Kanaan und es war immer noch kein Nachkomme geboren worden. So she feels she must resort to the traditions and laws of that day. Und deswegen meinte sie sich an die Traditionen und an die Gesetze der damaligen Zeit halten zu müssen. Pharaoh gave her several maidservants, with these maidservants returned to Canaan with the family. Und wir sehen, Pharao hatte ihr mehrere Mägde gegeben und diese Mägde waren mit Abraham und Sarai nach Kanaan zurückgekehrt. And now Sarah feels she must take a handmaid and offer her to Abram to have a son come through her to that maiden. Jetzt war Sarai eben der Auffassung, sie müsste Abraham eine Magd geben und dass durch ihr dann Abraham Kinder geboren werden. And the laws of that day mean that the son that will be produced will actually be viewed officially as the son of Abram and Sarah. Und das Gesetz der damaligen Zeit war so, dass das Kind, was geboren wurde, der Sohn, der geboren wurde, offiziell als der Sohn von Abraham und Sarai bezeichnet würde. But the fact is, she did not need to resort to the laws of that day. Aber normal, sie hätte nicht sich auf die Gesetze und Gepflogenheiten der damaligen Zeit berufen müssen. Because the laws of that day were simply a choice, but not a mandate. Weil die Gesetze damals waren ein Vorschlag, etwas, was man tun konnte, aber es war keine Vorschrift. Furthermore, there was already a divine promise made in chapter 12. Darüber hinaus hatte Gott bereits in Kapitel 12 eine göttliche Verheißung gegeben. Eventually, Abram would have a son. Abraham sollte schließlich einen Sohn bekommen. And they should have assumed that would be the mother would be Sarah. Und es war klar, dass die Mutter Sarai wäre. That would be the correct conclusion. Das war die logische Schlussfolgerung oder die richtige Schlussfolgerung. But they resort to another method because they felt that this would never happen. Aber sie haben dann eben andere Vorkehrungen getroffen, weil sie meinten, dass das niemals eintreten würde. So it does follow the laws of that day, but having a promise from God, it was not necessary to fall back in the laws of that day. Also sie handelten gemäß der Gesetze der damaligen Zeit, aber weil sie bereits eine Verheißung Gottes bekommen hatten, war es gar nicht notwendig, sich an diese Gepflogenheiten zu halten. So among the Egyptian handmaids that they received in chapter 12 was named Hagar. Und eine dieser Mägde, die sie ägyptischen Mägde, die sie bekommen hatten vom Pharao, war eben eine Frau namens Hagar. And now the relationship between Abram and Hagar. Und es kam dann zu einer Beziehung zwischen Hagar und Abraham. And indeed, Hagar becomes pregnant. Und Hagar wird schwanger. And as a result of Hagar becoming pregnant, she began to despise Abram's wife Sarai. Und weil Hagar schwanger wurde, fing sie an, Sarai geringschätzig anzusehen. And the result is that Hagar now despises Sarah, and the hatred and animosity begins right here. Und wir sehen hier im Gegenzug verachtet dann Sarai wieder Hagar, und wir sehen, dass der Hass und die gegenseitige Ablehnung hier schon anfängt. Sarai was being despised by Hagar and therefore went to her husband to find out a solution. Und Sarai wurde von Hagar verachtet und deswegen ging sie zu ihrem Mann Abraham und versuchte das Problem zu lösen. Abraham gave Sarah the right to act. Und Abraham gab dann Sarai freie Hand zu handeln. So verse 6 concludes, Sarai dealt harshly with her and she fled from her face. Und dann sehen wir eben hier in dem Vers, was wir eben gelesen haben, in Vers 6, dass Sarai sie eben demütigte oder hart behandelte und Hagar dann vor ihr floh. As she flees from her face, she has a unique encounter in verse 7. Und sie flieht vor Sarai und sie hat eine einzigartige Begegnung, von der wir in Vers 7 lesen. And that's the encounter is with one called the angel of Jehovah, the angel of Yahweh. Und diese Begegnung, die sie hat, ist mit dem Engel des Herrn oder dem Engel Jahwes. He appears frequently in the early books of the scriptures. Und diese Person erscheint öfter in den frühen Kapiteln der Bibel. But this is not a common ordinary angel. Aber das ist kein normaler Engel. It applies to the second person of the triune God. Sondern diese Person ist die zweite Person der Gottheit. And now this angel of Yahweh, who is one of the members of the Godhead, appears to the woman. Also der Engel des Herrn, der Engel Yahweh, der quasi Teil der Dreieinheit ist, erscheint Hagar. In his question, she gives him the answer as to why she had to do what she did. Und sie gibt dann Antwort auf seine Frage hin, warum sie das getan hat, warum sie so gehandelt hat, wie sie es tat. Now that she's pregnant, she will produce a son. Sie ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären. And the son should be named Ishmael. Und der Sohn soll den Namen Ismael bekommen. And Ishmael means God hears. Und Ismael bedeutet so viel wie Gott hört oder Gott erhört. And in verse 12 we read of the characteristics of Ishmael. Und wir sehen dann in Vers 12, welche Charaktereigenschaften Ismael besitzen würde. And in this verse we see four things. Und in diesem Vers sehen wir vier Dinge. Number one, he'll be a wild ass of a man. Und er wird ein Mann sein wie ein Wildesel. This was a period of time we had herds of wild donkeys that roamed the deserts. Und das geschah in einer Zeit, wo eben es in der Wüste öfter Esel gab. Die Menschen hielten Esel. They were not stationary very long, but moved from one part of the desert to the other. Also es gab wild lebende Esel und die lebten in der Wüste, blieben aber nicht sehr lange, sondern zogen umher und hatten quasi keinen festen Ort, an dem sie längere Zeit blieben. And these will be the characteristic of the descendants of Ishmael. Und das würde eben auch ein Charakterzug sein der Nachkommen Ismaels. His descendants will be roamers, traveling from one part of the desert to another. Also sie werden eben Nomaden sein oder unstet, indem sie von einem Teil der Wüste zu einem anderen hin und her ziehen, wie die Wildesel, die in der Wüste damals lebten. In the last two or three centuries, they did establish cities among them. Und in den letzten Jahrhunderten wurden halt Städte unter den arabischen Beduinen gegründet. But many others continued the act of roaming from one part of the desert to the other. Aber viele sind bis heute eben noch, dass sie in der Wüste umherziehen als Nomaden. That's the second characteristic. Und dann gibt es eine zweite Charaktereigenschaft. His hand shall be against every man. Seine Hand wird gegen alle sein. As he travels to a desert, he'll come in contact with other people groups. Also, wenn man in der Wüste umherzieht, kommt man in Kontakt mit anderen Volksgruppen. And the tendency is to attack these other people groups that he comes in contact with. Und diese Tendenz, die er in sich trägt, ist, dass er die anderen Volksgruppen angreift, die ihm begegnen. His tendency will be to practice aggression. Also seine Tendenz wird sein, dass er aggressiv gegenüber anderen Völkern handelt. Thirdly, every man's hand shall be against him. Und dann heißt es drittens, und die Hand eines jeden wird gegen ihn sein wiederum. This is the principle of retaliation. Und das ist quasi das Prinzip ja der Vergeltung. The groups he attacks by aggression eventually organize themselves and come and retaliate against the people groups of Ishmael. Also diejenigen, die von ihm angegriffen wurden, die erholen sich davon, gruppieren sich zusammen und greifen im Gegenzug wieder die die Volksgruppen, die aus Ismael hervorgekommen sind, an. So aggression and retaliation was the principle that continued for centuries. Und diese Aggression und die Vergeltung wiederum ist eine Vorgehensweise, die über Jahrhunderte angehalten hat. It continues to this day with the Jewish people of Israel. Und es, man kann das heute noch sehen, dass sich das heute auch an dem Volk Israel zeigt. And the present war is seeing this principle of aggression followed by retaliation. Und wir sehen, der Krieg, der zurzeit geführt wird, wird geführt mit auf Grundlage von Aggression und einer Vergeltung, die auf diese Aggression folgt. The aggression is seen October 7th. Die Aggression sehen wir mit dem Angriff vom 7. Oktober. And now there's a heavy retaliation from Israel continuing to this day. Und wir sehen, dass es bis heute eine sehr starke Vergeltung Israels gibt auf diesen Angriff, der geschehen ist. So what's happening should not surprise us. It is something already prophesied in this passage. Also was geschieht, sollte uns gar nicht so sehr überraschen. Das ist etwas, was in diesem Abschnitt bereits vorhergesagt wurde. Now we come to the fourth principle. Wir kommen jetzt zum vierten Prinzip. He shall dwell over against his brother. Das vierte ist, dass er seinen Brüdern im Angesicht wohnen wird. And so there'll be hostility from the part of the line of Ishmael and hostile to the line of Isaac. Und wir sehen, oder seinen Brüdern setzt er sich vors Angesicht. Das bedeutet, dass es eine feindselige Haltung zwischen ihm, seiner Linie und der Linie Isaaks geben wird. And we'll see this aggressive tendency even in the early days of Abraham and his family. Und wir sehen diese Aggression und diese Feindseligkeit schon sehr früh in der Familiengeschichte von Abraham. Let's go to chapter 21. Schauen wir uns Kapitel 21 an. In verses 1 through 7, Sarah finally gives birth to a son. In Versen 1 bis 7 gibt Sarai schließlich, gebiert schließlich einen Sohn. It is the tendency in our families today to have birthday parties for our children every year. Und heute ist es üblich, dass wir Geburtstagspartys haben, jedes Jahr für ein Kind, was geboren wird. That's not the practice in biblical times. Aber zu biblischer Zeit wurde das nicht so gehandhabt. In biblical times only in certain development of different stages in life would there be a festival. Sondern es gab in biblischer Zeit nur zu bestimmten Lebensabschnitten wurde ein Fest gefeiert. One of those great achievements is when a child enters the time of his life when he no longer settles under the milk of the mother. Und einer dieser Lebensabschnitte ist dann erreicht, wenn ein Kind nicht länger die Muttermilch die Milch seiner Mutter saugt. So read verse 8. Und wir lesen Vers 8. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt, und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. So one of these special occasions is the official day of the weaning of the child. Also diese Feste, die gefeiert wurden, eins von ihnen ist eben der Tag der Entwöhnung, wenn ein Kind entwöhnt wird von der Muttermilch. And on the day, official day that Isaac was weaned, Abraham had a festivity. Und eben an diesem Tag verordnete Abraham ein Fest. It should have been a happy occasion for all members of the household. Und das sollte ein fröhliches Ereignis eigentlich sein für die gesamte Familie. But this one occasion where things go very negative. Aber bei diesem Anlass kam es dann eben zu einem sehr unschönen Ereignis. Read verse 9. Wir lesen Vers 9. Und Sarai sah den Sohn der Ägypterin Hagar, der diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. The occasion is spoiled when Ishmael is seen mocking Isaac. Und wir sehen also, die ganze Feier wird dadurch verdorben, dass Ismael Isaak verspottet. Now we cannot see this in the translation because it's a wordplay with the Hebrew language. Das zeigt sich nicht so deutlich in unseren Übersetzungen, weil hier im Hebräischen ein Wortspiel eigentlich ist. But the name of Isaac in Hebrew and the Hebrew for mocking comes from the same Hebrew root. Weil das Wort für scherzen oder verspotten und der Name Isaak von der gleichen Wurzel stammt her. It means he was taking Isaac's name but reducing it to flattery, not flattery but mockingly. Also das heißt, er nahm den Namen Isaaks und verdrehte ihn, um ihn damit zu verspotten. He was making fun by Isaac King Isaac. Also er hat quasi sich einen Scherz daraus gemacht, indem er Isaak verisakte. By this time, Ishmael is much older than Isaac. Und zu diesem Zeitpunkt war Ismael ja schon viel älter als Isaak. At this point, Ishmael was roughly about 17, 18 years old. Zu diesem Zeitpunkt war Ismael wahrscheinlich 17, 18 Jahre alt. He was mocking somebody that was only 3 to 5 years old. Und er verspottet jemanden, der wahrscheinlich irgendwo zwischen 3 und 5 Jahren alt war. And this could not continue. Und das konnte natürlich nicht weiter so geschehen. Das konnte man nicht erlauben. So what Abraham does now is to expel both Hagar and Ishmael. Und jetzt Abraham reagiert hierauf, indem er Hagar und Ismael verbannt. He now begins what the prophecies of the previous passage said would happen. Und jetzt geschieht eben genau das, was die vorherigen Prophezeiungen vorausgesagt haben. And now they follow a policy of roaming in the desert. Und jetzt von nun an müssen Hagar und Ismael eben in der Wüste umherziehen. Now let's read verse 21. Lesen wir Vers 21. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. They were now wandering in the desert, in the desert of Paran. Also sie ziehen in der Wüste umher und insbesondere in der Wüste Paran. And while he was wandering, eventually the mother chose a wife for Ishmael. Und während sie in der Wüste umherziehen, sucht die Mutter Hagar Ismael eine Frau aus. But where is the wife going to come from? Aber wo kommt die Frau her? She comes from the land of Egypt. Sie kommt aus dem Land Ägypten. And we see from many writings of the ancient Egyptians there was this constant animosity between the Hamitic Egyptians and the Semitic groups like Israel. Und wir sehen also aus den antiken Schriften, dass es eben immer einen Konflikt gab zwischen den Ägyptern, die von Ham abstammten, und semitischen Volksgruppen wie auch zum Beispiel Israel. And providing Ishmael with an Egyptian wife will continue with the animosity against all Semitic groups. Und wir sehen hier, indem Ismael eine ägyptische Frau ausgesucht wird, das verdeutlicht die Ablehnung gegenüber den semitischen Volksgruppen. In particular Jewish Semitic groups. Aber insbesondere den jüdischen Volksgruppen. And Ishmael became the primary father of the Arab population to this day. Und Ismael ist dadurch wird Ismael zum Stammvater oder zum Hauptstammvater der arabischen Völker bis heute. But there is a secondary person that we'll deal with next is the person of Esau. Aber es gibt noch eine weitere Person, die schauen wir uns als nächstes an, und diese Person ist Esau. We now turn to chapter 25. Wir schlagen jetzt Kapitel 25 auf. Towards the latter part of chapter 25. Ende des Kapitel 25. What happens is that Rebecca, who became the wife of Isaac. Da sehen wir, dass Rebecca, die ja die Frau Isaaks geworden war. She became pregnant, but it seemed like there was a constant battle within her womb. Sie wurde schwanger, aber es schien ein beständiger Kampf in ihrem Mutterleib vor sich zu gehen. And when she went to the Lord told her that there are actually two people in your womb. Und als sie den Herrn befragte, sagte der Herr ihr, dass ihr in ihrem Leib zwei Völker miteinander rangen oder ringen. And these two peoples will develop two different nations. Und diese beiden Personen würden zwei unterschiedliche Völker hervorgehen. The twins were born, but the firstborn child was Esau. Die Zwillinge wurden geboren, aber der Erstgeborene war Esau. And the second one born as a twin was Jacob. Und der zweite der Zwillinge, der geboren wurde, war Jakob. Now let's read chapter 25, verses 27 through 34. Und wir lesen jetzt Kapitel 25, die Verse 27 bis 34. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Eins kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. As the two twin boys grow up, they develop a different characteristic. Und als die beiden Zwillinge hier aufwuchsen, entwickelten sie ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften. Concerning Esau, the text says he was a skillful hunter and a man of the field. Und wir sehen hier von Esau, dass er ein geschickter Jäger war und ein Mann des Feldes. He chose a life of hunting in place of taking care of the sheep and the goats. Und er hat eben ein Leben des Jägers geführt und anstatt sich um die Ziegen und Schafe zu kümmern. But what about Jacob? Was war mit Jakob? The translation I have, which is the best English translation of the Hebrew text. Und die Übersetzung, die ich habe, das ist die beste englische Übersetzung des hebräischen Textes oder die genaueste. Translate the Hebrew word as Jacob was a quiet man. Und übersetzt das so wie sehr Jakob aber war ein stiller Mann. But that makes no sense. Aber das ergibt ja keinen Sinn. What's good about this rendering is that they always on the side give you the actual Hebrew meaning of the word. Was gut ist, ist, dass wir immer eine Fußnote haben, wo die hebräische Bedeutung des Wortes erwähnt wird. And here on the margin says the Hebrew word means perfect, not quiet. Und hier heißt es in der Fußnote, dass das hebräische Wort perfekt oder vollkommen und nicht still bedeutet. It does not mean he was sinless, since no one was sinless. Doesn't mean he was sinless. Es bedeutet nicht, dass er sündlos war, weil niemand ist sündlos. But he was a man that was perfect because his heart was towards favoring the Abrahamic covenant. Sondern er war deswegen vollkommen, weil sein Herz sich nach dem Abrahamsbund orientierte, danach ausrichtete. The difference comes out between the two parents in verse 28. Und der Unterschied zeigt sich hier zwischen den beiden, zeigt sich hier auch in den Eltern in Vers 28. And it says in verse 28, Isaac loved Esau. Das heißt in Vers 28, dass Isaak Esau liebte. Not because Esau was a spiritual person. Nicht weil Esau etwa ein geistlich gesinnter Mann war. But because he was a hunter and he would bring venison to be cooking for his father. Sondern weil er ein Jäger war und deswegen seinem Vater Wildbret brachte. So Isaac favored Esau because he loved the kind of venison that was prepared by his son. Also Isaac liebte Esau, weil er ihm das Gericht brachte, was er gerne aß. Er aß eben gerne Wildfleisch. So Isaac favored Esau was favored because only he was preparing the kind of food that the son was preparing. Also Esau wurde deswegen bevorzugt, weil er die Art von Speisen zubereitete, die sein Vater gerne aß. Or Rebecca loved Jacob because of Jacob's favoritism towards the covenant. Aber Rebecca liebte Jakob aufgrund seiner Hingabe gegenüber dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. So Isaac loved Esau for physical reasons, but Rebecca loved Jacob for spiritual reasons. Wir sehen, Isaac liebte Esau aus fleischlichen Gründen und Rebecca liebte Jakob aus geistlichen Gründen. In Vers 29, Jacob was preparing some lentil soup. Und in Vers 29 sehen wir, dass Jakob eben ein Linsengericht zubereitete. But when his brother came home, this time he didn't catch anything. Und als Esau nach Hause kam, hatte er bei der Jagd keinen Erfolg gehabt. And what he wanted then was some of the soup that his brother was cooking. Und deswegen wollte er etwas von der Suppe haben, die sein Bruder gerade kochte. And Esau was complaining that if he doesn't have something to eat, he will soon drop dead. Und Esau beschwerte sich sogar, dass wenn er nicht bald irgendwas zu essen bekommen würde, würde er tot umfallen. However, he wouldn't soon drop dead. Aber das stimmte natürlich nicht. Er wäre nicht umgefallen. He may have come home hungry, but he wasn't about to die. Also er war hungrig, aber er stand nicht kurz vor dem Tod. Furthermore, the household of Isaac was a large household. Und außerdem war der Haushalt Isaaks war ja sehr groß und wohlhabend. All he had to do was take a few steps to one of the other tents where the people are working. Und er hätte nur ein paar Schritte zu irgendeinem anderen Zelt gehen brauchen, wo die Knechte und Mägde arbeiteten. And they'll be willing to give him sufficient food to satisfy his hunger. Und sie wären bereit gewesen, ihm ausreichend Nahrung zu geben, um seinen Hunger zu stillen. But Esau doesn't want to eat just any old thing. Aber Esau möchte nicht einfach nur irgendwas essen. He wants to eat the lentil soup that Jacob was cooking. Sondern er wollte das Linsengericht essen, was sein Bruder gerade gekocht hatte. And so he continues asking for some of that same soup. Und er bittet also weiter um diese Suppe. But notice what Jacob says. Aber sehen wir, was Jakob sagt. In Vers 31, sell me first your birthright. Und er sagt in Vers 31, verkaufe mir zuerst dein Erstgeborenenrecht. And Esau claims he's about to die. Und Esau behauptet, kurz vor dem Tod zu stehen. But that's not really any threat here. Aber das ist natürlich nicht wirklich die Gefahr, die hier besteht. And again, taking a few steps to the next tent, he could get something else to eat. Ja, er hätte, wie gesagt, nur zu irgendeinem anderen Zelt gehen brauchen und hätte dort was zu essen bekommen. But he wants to eat specifically the lentil soup that Jacob was cooking. Aber er möchte eben dieses besondere Linsengericht haben, was Jakob gekocht hatte. And so he agreed to sell his birthright to Jacob. Und deswegen stimmt er zu, Jakob sein Erstgeborenenrecht zu verkaufen. And so Jacob gave Esau the soup, but also pieces of bread to go with the soup. Und Jakob gibt also seinem Bruder Esau dieses Gericht und etwas Brot mit dazu. But notice the very last phrase of the biblical writer. Aber sehen wir hier den letzten Vers, den der Schreiber hinzufügt. Esau despised his birthright. Er sagt, so verachtete Esau das Erstgeborenenrecht oder sein Erstgeborenenrecht. They had no loyalty to the birthright, to the Abrahamic covenant. He had no loyalty. Also er war diesem Erstgeborenenrecht, was ja verbunden war mit dem Abrahamsbund, nicht gegenüber loyal hingegeben. He's not merely saying he ate the soup, but he actually despised the birthright that he had. Also es geht nicht darum, dass er die Suppe aß, sondern er hat das Erstgeborenenrecht, was ihm zustand, für gering geachtet oder verachtet. And now the birthright has exchanged hands. Und von diesem Augenblick an ist das Erstgeborenenrecht weitergegeben worden. And now Jacob has the right of the birthright. Und Jakob hat jetzt nun dieses Erstgeborenenrecht inne. Let's skip over to chapter 27. Kommen wir jetzt zu Kapitel 27. While Esau doesn't much care about the Abrahamic covenant, there were certain benefits to receive the patriarchal blessing. Also obwohl Esau nicht diesen Abrahamsbund nicht wirklich wertschätzte, gab es einen bestimmten Segen, der mit dem Erstgeborenenrecht verbunden war. And Esau wanted the patriarchal blessing because of its material benefits. Und Esau wollte eben den Segen seines Vaters aufgrund der materiellen Segnungen, die damit verbunden waren. In chapter 27, the time came for Isaac to give Esau the patriarchal blessing. Und in Kapitel 27 sehen wir eben, dass die Zeit gekommen war, dass Isaak Esau den Segen des Vaters geben sollte. But the patriarchal blessing no longer belonged to him. Aber dieser Segen stand ihm ja nicht länger zu. The patriarchal blessing belongs to one who has the birthright, and now Jacob has the birthright. Denn dieser Segen des Vaters war mit dem Erstgeborenenrecht verknüpft, und das Erstgeborenenrecht lag ja jetzt bei Jakob. The mother of the sons overhears what the plan was. The mother of the sons. Die Mutter der Söhne erfährt, was jetzt nun kurz bevorstehen sollte. Because her husband sent out his favorite son to go out hunting one more time. Und weil der Vater eben seinen Lieblingssohn erneut zur Jagd geschickt hatte. And when he catches some venison, he would then prepare the venison and cook it for his father. Und wenn er dann eben erfolgreich bei der Jagd gewesen, dann würde er das Wild zubereiten und seinem Vater bringen. And the father would then give the patriarchal blessing to that son. Und dann würde der Vater Isaak eben seinem Sohn diesen Segen verleihen. However, this was no longer the right of that son. Aber der stand ihm ja nicht länger zu. Because the patriarchal blessing now belonged to only one person, and that was Jacob. Denn dieser Patriarchsegen oder väterliche Segen stand jetzt eben nur noch einer Person zu, und das war Jakob. And so the wife of Isaac now should be simply waiting to see what God will do. Und normalerweise hätte Rebekka jetzt einfach zusehen können, wie Gott in der Situation handeln würde. Instead, she feels she must interfere to find the way that Jacob receives the patriarchal blessing. Aber stattdessen meint sie, irgendwie eingreifen zu müssen, um sicherzugehen, dass Jakob auch wirklich diesen Patriarchsegen erhält. And so the mother of Jacob convinced Jacob to pretend to be his brother Esau. Und deswegen schlägt Rebekka, die Mutter Jakobs, vor, dass Jakob sich eben als Esau ausgeben sollte. Isaac was now blind and he would not see what was happening. Und Isaak war ja inzwischen blind geworden und er sah nicht mehr das, was geschah. But she will dress Jacob in such a way they'll have more hairy hair that his brother had. Also dann zieht sie Jakob so an, dass er eben behaarter erschien, so wie es sein Bruder Esau war. And he would also wear his brother's clothing, so he would appear to be his brother. Und er zog dann auch die Kleidung seines Bruders an, so dass er wie sein Bruder erschien. He was not wanting to deceive his father, but his mother emphasized that this is what he must do. Er wollte seinen Vater nicht hinters Licht führen, aber seine Mutter sagte, dass das notwendig war, das zu tun. So this he does. Und er tut das. And he receives the patriarchal blessing. Und er erhält dann den Patriarchsegen. Soon after he left his father's tent is when his brother came in with the prepared meal. Und sobald er das Zelt verlassen hat, kommt also sein Bruder mit dem vorbereiteten Wild an, in das Zelt hinein. And that's when he realizes that he was deceived. Und dann erkennt Esau, dass er betrogen worden war. But he could not change the patriarchal blessing already given to Jacob. Aber das konnte diesen Patriarchsegen, den Jakob bereits bekommen hatte, nicht wieder zurücknehmen. Once it was given, it was not revocable. Also einmal ausgesprochen, konnte er nicht wieder zurückgenommen werden. Now he did not steal the patriarchal blessing. He did not. His father didn't steal the patriarchal blessing. I mean, he didn't steal it. Also er hatte it den Segen. Ja, er hat den Segen nicht gestohlen, weil er gehörte ihm ja bereits. Because the patriarchal blessing did belong to Jacob, because he's the one that received the birthright. Er hatte ja das Erstgeborenenrecht erworben und deswegen stand ihm dieser Segen zu. And as a result, the deception did succeed. Und als Folge hiervon hatte er auch Erfolg mit seinem diesem Vorgehen, diesem Betrug. So when Esau came in asking for the patriarchal blessing, it was already too late. Also als Esau hereinkam, um nach dem Segen, um den Segen zu bitten, war es bereits zu spät. He received a blessing, but it was not the patriarchal blessing. Er hat einen Segen erhalten, aber nicht den Patriarchsegen. So read verse 41 of chapter 27. Und wir lesen den Vers 41? Or? 41. Wir lesen den Vers 41 aus Kapitel 27. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. So here is a strong animosity. Wir sehen hier eine sehr starke Feindseligkeit. Later on it showed some peace between the brothers. Später kam es eben zu etwas Frieden zwischen den beiden Brüdern, das beruhigte sich etwas. But the descendants of those fathers went back to a period of animosity. Aber die Nachkommen beider kamen dann wieder zu dieser feindseligen Haltung zurück. Aggression followed by retaliation. Und es ging wiederum um Aggression und Vergeltung. So let's now move on to a shorter study that the perpetual animosity or hatred of Israel. Und jetzt wollen wir uns eben etwas anschauen, was wir als der beständige Hass gegenüber Israel bezeichnet wird. Let's go to the third book of Moses. Schauen wir uns das dritte Buch Mose an. Chapter 20. Dritte Mose, Kapitel 20. Now the 40 years of wandering of the desert has finally come to an end. Jetzt sind diese 40 Jahre der Wüstenwanderung zu Ende gekommen. And now it's time for Israel to march and finally begin to conquer the promised land. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo Israel in das verheißene Land einziehen sollte. And the shortest way was to go through the land of Moab. Und der kürzeste Weg in das Land war, durch das Land Moab hindurchzuziehen. So let's read chapter 20, verse 14. Und lesen wir Kapitel 20, Vers 14. It's third Mose or fifth Mose? Chapter 20. Yeah, but which book? The same book we're in, Numbers. Numbers. Also natürlich vierte Mose und nicht dritte Mose. Vierte Mose, Kapitel 20. Vierte Mose 20. Vers 14. Und Mose sandte Boten von Kadesh aus an den König von Edom. So spricht dein Bruder Israel. Du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat. Now notice that this is the land of Edom, which are the land that was descended from Esau. Also wir sehen hier, das ist das Land Edom, das Land, das den Nachkommen Esaus gehörte. And the closest blood nations are Israel and Edom. Und das sind also quasi die beiden engsten Brüdervölker, die es gibt zwischen Edom und Israel als Brüdervölker. And so Moses now wishes to pass through the land of Edom through this brother nation. Und Mose will also durch diese Brudernation hindurchziehen, um in das Land Kanaan zu gelangen. But permission was not given. Aber ihm wird das nicht gestattet. Now read verse 20 and 21. Wir lesen jetzt die Verse 20 und 21. Und er sagte, du darfst nicht hindurchziehen. Und Edom zog aus, ihm entgegen, mit zahlreichem Volk und mit starker Hand. Und so weigerte sich Edom, Israel zu gestatten, durch sein Gebiet zu ziehen, und Israel bog ab. These were the closest blood brothers among the nations, Israel and Edom. Also, wie gesagt, das ist die engste Beziehung, die es zwischen zwei Völkern dort gab, zwischen Israel und Edom. Two nations from twin brothers. Das sind Nationen, die aus zwei Zwillingsbrüdern hervorgegangen sind. But that did not mean Edom is going to help Israel. Aber das bedeutet nicht, dass Edom Israel helfen würde. And they would have to make a major 250-mile detour, going all the way south and going around the land of Edom. Und das musste also ein Umweg hatte das zur Folge von 250 Meilen, indem sie quasi umdrehen mussten und um Edom herumziehen mussten. And you read the book of Judges. Und wenn wir das Buch der Richter lesen, read about Ishmaelites and Edomites who come and attack Israel rather frequently. Dann sehen wir, dass die Ismaeliten und die Edomiter Israel sehr häufig angriffen. Now let's turn to Psalm 83. Und jetzt schauen wir uns Psalm 83 an. Psalm 83. In this psalm, he prophesies an alliance of different nations coming together for the purpose of destroying Israel. Und in diesem Psalm ist die Rede von verschiedenen Nationen, die sich versammeln, um Israel zu vernichten. And their goal is spelled out in verse 4. Und ihr Ziel wird in Vers 4 genannt. Gegen dein Plan planen sie gegen dein Volk planen sie listige Anschläge, und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. The name of Israel may be no more remembrance. Is that the next verse? In the next verse of Psalm 83. The name of Israel may be no more in remembrance. Now it's not mentioned Israel. Look at verse 5 in your translation. Ja, doch. Ja, Vers 5. Und sie sprachen, komm und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr genannt wird des Namens Israel. And as Israel became a state, the nations around it had the same goal to erase Israel, so would not be remembered. Und das Gleiche geschah eben auch nach der Staatsgründung Israels, dass Israel ausgelöscht werden würde, dass den Namen Israel nicht mehr gedenken werden sollte. This is an alliance against Israel. Das ist also eine Allianz, die sich formt gegen Israel. Well, as we look at verses 6, 7 and 8, we'll see who these nations are. Und wenn wir uns die Verse 6, 7 und 8 anschauen, sehen wir, wer diese Völker gewesen sind. Okay, maybe off by one verse, okay? Yeah. The tents of Edom. Edom was is in southern Jordan. Und Edom, das ist also im heutigen südlichen Jordanien. Ishmael was the primary father of the Arab people. Wir sehen die Ismaeliter, also Ismael war der Stammvater der arabischen Staaten. Moab today is central Jordan. Moab, was hier genannt wird, ist in Zentraljordanien heute. The Hagarines came from Egypt. Die Hagariter kommen von Ägypten. Gebal ist in der Lebanon. Gebal ist im Libanon. Ammon ist Norden Jordan. Ammon ist im nördlichen Jordanien. Amalek ist in die Sinai Desert. Und Amalek in der Sinai-Halbinsel. Philistia ist der Gaza Strip. Und die Philistia, das ist der Gaza-Streifen. Tyre ist modern day Lebanon. Tyrus ist im heutigen Libanon. And the Syria comprises modern day Syria and Assyria. Und Assur ist eben im heutigen Syrien und im ehemaligen Assyrien. This is the alliance of the surrounding Arab peoples to the modern Jewish state of Israel. Und das ist also die Allianz, die uns genannt wird gegenüber dem modernen Staat Israel. Ezekiel chapter 35. Und Ezekiel Kapitel 35. Verses 1 through 5. In Versen 1 bis 5. Describes these nations as being a perpetual enmity against the people of Israel. Da werden diese Nationen als im bestätigen, also beschrieben, dass sie eine bestätige Feindseligkeit gegenüber Israel haben. The emphasis is on perpetual enmity. Und der Schwerpunkt liegt hier auf einer beständigen, fortwährenden Feindseligkeit gegenüber Israel oder Feindschaft. Information also comes from the book of Obadiah. Und ein weiterer Hinweis hierauf finden wir im Buch Obadja. I don't remember what chapter it was in, but it's in verses 10 through 14. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kapitel von Obadja, aber in den Versen 10 bis 13. Pointing out that this is a nation that helped the enemies of Israel, keeping them from escaping. Und da wird das eben beschrieben, dass das eine Nation ist, die den Israels, den Feinden Israels dabei hilft, dass Israel nicht entfliehen kann. And so in the book of Obadiah, the enemies of Israel were standing, blocking Israel's way of escaping. Also im Buch Obadja stellen sich die Feinde Israels Israel entgegen, damit Israel nicht fliehen kann. So we come to Roman Rumel 3, the future of the Arab states. Und kommen wir jetzt zu Römisch 3, die Zukunft der arabischen Staaten. We'll probably have to summarize some things. Und wir müssen wahrscheinlich einiges zusammenfassen. But will there ever be a final peace between Arabs and the Jewish people? Aber wird es zu einem beständigen oder letztendlichen Frieden zwischen den arabischen Völkern und dem jüdischen Volk kommen? What the Bible teaches is that there'll be intervention by God. Und die Bibel berichtet davon, dass es zu einem direkten Eingriff Gottes, Eingreifen Gottes kommt. It'll be God to bring about peace in the Middle East. Und Gott ist derjenige, der den Frieden im Nahen Osten selbst bewirken wird. It'll come in one or three different ways. Und er kommt eben auf eine von drei verschiedenen Weisen. Some by means of destruction. Einmal kann es sein, dass dieser Friede durch Zerstörung, Vernichtung eintritt. Some by means of occupation. Ein weiterer Weg ist, dass es zur Besatzung kommt. But some by means of conversion. Und ein dritter Weg, dass es durch die Bekehrung dieser Völker geschieht. So let's first choose Lebanon. Schauen wir uns zunächst den Libanon an. What happens to them is found in a passage in Ezekiel chapter 47, verse 13. Und was mit ihnen geschieht, finden wir in Ezekiel 37, Chapters 47. Im Kapitel 47, verse 13, Vers 13, to chapter 48, verse 29. Bis Kapitel 48, Vers 9. It shows the borders of the land of Israel in the Messianic Kingdom. Da werden uns die Grenzen aufgezeigt des Landes Israels im Messianischen Reich. It includes the whole country known as Lebanon. Und das bezieht das gesamte Land ein, das gesamte Gebiet an, was wir heute als Libanon bezeichnen. Lebanon was promised to be given to the Jewish people. Also der Libanon wurde dem jüdischen Volk als Teil des Landes verheißen. But in these borders it shows that in the kingdom all of modern-day Lebanon will be settled by Israel. Und wir sehen also, dass im Messianischen Reich der gesamte Libanon von den Israeliten besiedelt werden wird. And Saul come by means of occupation. Das heißt, der Friede geschieht hier durch Besetzung. Modern-day Jordan comprises three ancient Arab states. Und Jordanien, das haben wir eben schon gesehen, beinhaltet drei Völker der damaligen biblischen Zeit. So we'll have to take individually because it controls three ancient countries. Wir müssen es also einzeln betrachten, weil es hier um drei antike Völker geht. We'll go from south to north. Wir gehen von Süden nach Norden. The first area is the Edomite section. Und das erste Gebiet betrifft also das Gebiet der Edomiter. And again, the Edomite section came from Jacob's brother Esau. Und wir haben ja gesehen, Edom ging aus Esau, Jakobs Bruder, hervor. It emphasizes five passages. Und hier werden fünf Bibelstellen herangezogen, um das zu sehen, was mit Edom geschieht. Ezekiel chapter 35. Ezekiel 35. Verses 6 to 16. Die Verse 6 bis 16. Will become a land of perpetual desolation. Das ist ein Land der beständigen, wird ein Land werden der beständigen Verwüstung, Verödung. The same prophecy in Isaiah chapter 34. Wir sehen die gleiche Prophetie in Jesaja Kapitel 34. Verses 8 through 15. Die Verse 8 bis 15. In Jeremiah chapter 49 verses 17 and 18. Und in Jeremia 35 die Verse 17 und 18. It describes it as being a perpetual astonishment. Und da wird es beschrieben als eine beständige etwas, wovor man sich erschreckt, sozusagen. Obadiah verses 17 to 21. Und Obadiah, die Verse 17 bis 21. Is destined to become Israel's possession. Da wird es gesagt, dass das zum Besitztum Israels wird. And Ezekiel chapter 25 verses 12 to 14. Und Ezekiel 25, die Verse 12 bis 17. It'll be destroyed initially by the means of Israel. Da wird es zerstört werden durch Israel. Putting all this together, here's what it says. Also, wenn wir es zusammengefasst, können wir Folgendes darüber sagen. Initially, a major war break out between Israel and southern Jordan. Also, es wird letztendlich zu einem Krieg zwischen Israel und Südjordanien kommen. Initially, God will use Israel to destroy the land of Edom or southern Jordan. Und Gott wird Israel benutzen, um das Land Edom, also Südjordanien, zu zerstören. Once God has used Israel to cause this much destruction. Und nachdem Gott eben Israel benutzt, um diese Zerstörung hervorzubringen, God will then rain fire and brimstone upon the land of Edom. Dann wird Gott Feuer und Schwefel über Edom bringen. It'll be totally uninhabitable, either by animals or humans. Und es wird also völlig unbewohnbar sein, weder von Menschen noch von Tieren. It'll be a place where many demons will be confined for the messianic kingdom. Und es ist ein Ort, an dem viele Dämonen während des tausendjährigen Reiches gebunden werden. It'll be a land of burning pitch and burning brimstone throughout the kingdom. Und es wird also ein Land sein von brennendem Pech und brennendem Schwefel während des messianischen Reiches. Let's move now to the land of Moab. Kommen wir jetzt zum Land Moab. This is central Jordan. Das ist Zentraljordanien. Jeremiah chapter 48 verses 1 through 46. Und das ist Jeremia 38 Verse 1 bis 46. This is chapter 48. Okay. In verse 47 of that chapter, it shows that a segment of the population will survive. Und in Vers 47 dieses Kapitels wird uns gesagt, dass ein Teil des Volkes überleben wird, dieses Volkes. They'll undergo salvation and enter the messianic kingdom. Und sie werden errettet werden und Einzug erhalten ins messianische Reich. Moving further north, we come to the Ammonite section. Wenn wir weiter nach Norden gehen, kommen wir zu den Ammonitern. And in Jeremiah chapter 49, verses 1 through 5. Und in Jeremia 39, die Verse 1 bis 5. We learn that God will send judgment upon the land. Da lernen wir, dass Gott Gericht über das Land bringen wird. But those who survive in verse 6 will come to a national salvation. Und diejenigen, die in Vers 6 überleben werden, also die Überlebenden werden errettet werden. And they will enter the messianic kingdom. Und sie werden in das messianische Reich einziehen. Looking at Isaiah chapter 19, we come to the land of Egypt. Und wenn wir uns jetzt Jesaja 19 anschauen, kommen wir zum Volk Ägypten oder zum Land Ägypten. In verses 1 through 10, he describes a punishment coming from God against Egypt. Und in den Versen 1 bis 10 wird uns eben eine Strafe geschildert, die Gott über das Land Ägypten schickt. Then in verses 11 through 15, the leaders of Egypt are guilty of leading their country astray. Und in den Versen 11 bis 15 wird uns beschrieben, dass die Führer Ägyptens schuldig sind, das Land in die Irre geführt zu haben. But then in three separate stages, God's gonna bring about Egypt's salvation. Aber in drei Abschnitten, in drei Stufen wird dann Gott Errettung bringen über das Land Ägypten. The first stage was in verses 16 and 17. Das erste Stadium ist eben in den Versen 16 und 17 zu sehen. That Egypt will begin to develop a fear of Israel. Da beginnt Ägypten eine Furcht gegenüber Israel zu entwickeln. That occurred during the Six-Day War in 1967. Und das geschah im Sechstagekrieg 1967 bereits. So the first stage has already come to fulfillment. Also das erste Stadium hat sich bereits erfüllt. But the second stage is in chapter 19, verse 18. Und das zweite Stadium finden wir in Vers 18, Kapitel 19, Vers 18. Five cities within Egypt will be speaking the language of Hebrew. Fünf Städte in Ägypten werden Hebräisch, die Sprache Israel, sprechen. Just how this will be fulfilled remains to be seen. Und wie das sich erfüllen wird, müssen wir noch abwarten. Then Ezekiel chapter 29, verses 8 through 14. Und in Ezekiel 29, die Verse 8 bis 13. It is during this time that Israel will that Egypt will undergo a national salvation. Dann sehen wir, dass zu diesem Zeitpunkt Ägypten ja als Volk gerettet werden wird, zum Glauben kommen wird. This is the third stage. Das ist das dritte Stadium. Egypt shall know the Lord and come to a peaceful situation. Ägypten wird den Herrn kennen und wird zu einem Frieden kommen. However, for the first 40 years, they must suffer the consequences of being the oldest country that had an anti-Semitic policy. Aber sie werden in den ersten 40 Jahren die Strafe dafür tragen, dass sie das älteste Land sind, was immer eine antisemitische Tendenz gehabt hat. For the first 40 years of the Messianic Kingdom, we find Egypt will be dispersed among the nations of the world. Wir sehen also, dass die ersten 40 Jahre des Messianischen Reiches Ägypten zerstreut werden wird unter die Völker. After 40 years of this dispersion, God will bring the Egyptians back into their land. Und nach diesen 40 Jahren der Zerstreuung wird Gott die Ägypter zurück ins Land bringen. The remaining 960 years of the Messianic Kingdom, it'll be a saved nation honoring the city of Jerusalem. Und die restlichen 960 Jahre des Messianischen Reiches werden sie dann eben ein Volk sein, was Jerusalem Ehre entgegenbringt. So the peace comes by means of conversion. Also dieser Friede, der erreicht wird, entsteht eben durch Bekehrung. Now we come to the territory of Syria and Iraq today. Und jetzt kommen wir zu den Territorien, die das heutige Syrien und den Irak umfassen. The future is Isaiah 19, verses 23 to 25. Und der Abschnitt hier ist Jesaja, what's the 19, was? Das ist Jesaja 19, Verses 23 to 25. Die Verse 23 bis 25. In Vers 23, they'll have an economic unity with the people of Israel. In Vers 23 sehen wir, dass es zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder Union mit Israel kommen wird. Also be a political and religious unity with Israel. Und dass es auch zu einer politischen und religiösen Einheit mit Israel kommen wird. In Verses 24 and 25. In den Versen 24 und 25 sehen wir das. So three countries will be emphasizing their spirituality. Und drei Länder werden halt eben diese geistliche Reaktion zeigen. That would be Israel and Egypt and what is now Iraq. Und das ist also Israel, Ägypten und was ist Ägypten? What was it? And Iraq. Iraq and the third one. Syria, Egypt, Syria, Syrien, Egypt and Israel. Syrien, Irak und Ägypten. Diese drei Länder. Now we come to Saudi Arabia. Jetzt kommen wir zu Saudi-Arabien. This is Jeremiah 49, verses 28 to 33. Das ist Jeremia 39, die Verse 28 bis 33. And peace will come between Israel and Saudi Arabia by means of destruction. Und der Friede zwischen Saudi-Arabien und Israel wird durch Zerstörung geschehen. And destruction will be absolutely total. Und die Zerstörung wird vollkommen sein. And finally we come to Iran. Und schließlich kommen wir zum Iran. This is Jeremiah 49. Das ist Jeremia 49. Verses 34 to 39. Das sind die Verse 33 bis 39. But one point of technicality. Und möchte kurz eine Anmerkung machen. Iran is not an Arab country, it is a Persian country. Der Iran ist natürlich kein arabisches Land, sondern ein persisches Land. The tongue is not Arabic, but Farsi. Und die Sprache dort ist nicht arabisch, sondern Farsi. And in the tribulation they'll suffer a measure of destruction. Und während der Trübsal werden sie zum Teil Zerstörung erfahren. But at the end, in verse 39, the nation that survived will come undergo a national salvation. Und wir sehen aber in Vers 39, dass sie dann eine nationale Errettung schließlich erfahren werden. So ultimately, there will be peace in the Middle East. Also letztendlich wird es zu einem Frieden im Nahen Osten kommen. It'll never happen by means of negotiations. Aber niemals durch Verhandlungen. Never by means of war and conflict. Niemals durch normale Kriege oder Konflikte, will come by means of divine intervention. Sondern dadurch, dass Gott persönlich oder direkt eingreift. Some will suffer occupation. Einige werden eben Besetzung erfahren. Some will suffer destruction. Andere werden zerstört werden. But some will also undergo conversion. Und einige werden sich bekehren. And many of Israel's Arab enemies will undergo a national salvation. Und viele werden eben eine nationale Errettung erfahren. Only by this divine intervention will finally peace come in the Middle East. Und nur durch dieses direkte göttliche Eingreifen wird Friede im Nahen Osten erreicht werden. Selah. Selah.